sie mich da in ein Gefängnis gesteckt, das gleiche Gefängnis, wo ganz, ganz viele Menschen umgebracht worden sind, durch eine ganz spezielle Art von Folter. Da wird gesagt, wenn ich noch einmal auf YouTube gegen die Schweizer etwas oder gegen die Schweiz und über Wolfgang Umvogel und so weiter etwas sagen auf dem Internet, ja, dann werde ich genauso enden wie der Wolfgang Umvogel oder das nächste Mal bei einer Verhaftung, wenn sie eine Antiterroreinheit checken, dann werden sie abdrücken, haben sie gesagt. Wer hat das gesagt? Die Polizei im Uniform. Die Polizei in Uniform? Ja. Hat die vor Ihnen gestanden? Ja. Das heißt, die Polizei kam, die stand vor Ihnen und hat Ihnen gesagt, dass das nächste Mal abgedrückt wird. Oh ja, mehrmals schon, ja. Ja, der war ein Geschäftsmann, der war eigentlich schon Millionär. Hm. Und der hat diese berüchtigte Steuer-CDs, wollte an Deutschland, am Bundesminister, ich weiß nicht, wer das damals war, letztes Jahr, diese Steuersünderdaten. Ja, genau. Über das Steuerparadies hier in der Schweiz. Ne? Mhm. Ja, das wollte er Deutschland verkaufen oder geben. Und dann haben die Schweizer, die haben ihn dann schnell weggeräumt, dieser Mann. Ja, woher wussten die denn von der CD und von den Absichten? Ja, das weiß ich nicht. Ich denke, die Schweizer haben auch einen Geheimdienst hier in Bern, ne? Und ich habe das auch gefilmt. Es waren 8 Polizisten bei Ihnen? Ja. Mit Maschinenpistolen? Normale Pistolen, aber die haben wahrscheinlich auch schwere Sachen gehabt, aber ich denke, ja, also ich habe kleine Handfeuerwaffen gesehen. Hat man Ihnen gesagt, warum die zu Ihnen kommen? Ja, sie haben gesagt, die haben das auf diesen Moment noch nicht gesagt. Es ist dann am nächsten Tag, ich habe dann übernachtet da in diesem Gefängnis. Und am nächsten Tag ist es dann deutlich geworden, es ging über einen Polizist, der ermordet wurde, nicht ermordet, getötet wurde, dieses Jahr in Bern. Und dieser Polizist, der hat auch im Auftrag, hatte versucht, mich durch Lügen ins Gefängnis zu kriegen. Wir sind angehalten worden dieses Jahr, das war im April, ich kann Ihnen das auch alles schicken. Und plötzlich hieß es aus dem heiteren Himmel, sie kriege eine Anzeige wegen Bedrohung. Also wirklich aus dem heiteren Himmel. Ich war mit meinen Frau und 2 Kindern unterwegs. Das war völlig aus der Luft gegriffen. Also alles gelogen. Und der Typ, dieser Polizist, der war etwa 20 Minuten im Auto. Und dann hat er so komisch gegrinst und dann hat er wohl seine Befehle bekommen, um das zu machen. Und dann habe ich richtige Terror haben wir da gehabt, monatelang. Und das hängt, es war alles im Auftrag, also das hängt alles damit zusammen, dass ich als Ausländer, ne, so die Frechheit gehabt habe, mich einzumischen in Schweizer Angelegenheiten, nämlich diese Korruption und da, was die Banken da machen. Wie sind Sie überhaupt dazu gekommen, sich für solche Dinge zu interessieren? Ja, ich bin Historiker und ich habe auch ein richtiges Gefühl für Gerechtigkeit. Die Polizei ist ausgestiegen, hat sie angesprochen, man hat sie geschubst und so weiter. Und in dem Moment hat man ihnen wörtlich was genau gesagt, dass man vielleicht irgendwann mal abdrückt, oder wie war das? Ich sollte nicht mehr über die Templer und die Schweizer Banken reden. Ja. Auf dem YouTube, weil sonst würden sie das nächste Mal abdrücken bei einer Verhaftung. Vielleicht abdrücken? Ja. Oder ich würde so enden wie der Wolfgang Umvogel. Sie sagten eben, Sie hätten Morddrohungen bekommen. Was war das genau? Ich bekomme jetzt Morddrohungen von Schweizer Polizei und Justiz, ja. In welcher Art und Weise? Ja, ich werde jedes Mal werde ich verhaftet, bedroht. Jedes Mal, wenn ich rausgehe, ich traue mich kaum noch raus aus der Wohnung, ne? Und das hängt alles damit zusammen, dass ich habe ein paar Filme auf YouTube gesetzt und ich habe einen Artikel geholfen zu schreiben in der Kronenzeitung über diesen Mord an diesen Österreicher. Und wie kommt es dazu, dass Sie mit Mord bedroht worden sind? Wie sieht das genau aus? Naja, dieses Jahr, das war 5. Juni war das in der Zeitung und 30. Mai bin ich dann verhaftet worden von der Antiterroreinheit. Ja, wegen einfach ohne Grund. Die haben wirklich beschreiben Sie einmal diesen Tag, was Ihnen da passiert ist. Was? Beschreiben Sie einmal diesen Tag, wie diese Verhaftung passiert ist. Ja, also ich habe Ihnen das geschickt. Das wäre am einfachsten, wenn Sie das wieder finden können, oder? Ja, ich bin jetzt gerade hier am Computer und der arbeitet. Ah, okay. Also erzählen Sie mal von sich aus, was ist da passiert? Ja, es hat schon vor längerer Zeit angefangen und letztes Jahr habe ich dann einen Artikel geschrieben in der Krone-Zeitung. Ne? Vielleicht können Sie das schon aufschreiben. Da heißt der Österreicher, der hieß Wolfgang Umvogel. Ja. Umvogel mit F-O-G-L. Und wenn Sie das schon eingeben in Google, dann kommt schon das Artikel raus mit meinem Namen auch da drauf. Und, was ist an dem Tag genau passiert, als diese Terroreinheit bei Ihnen war? Um welche Uhrzeit kamen die und was haben die genau getan? Ja, das war etwa 6 Uhr, glaube ich. Da kamen mehrere Autos, überall maskierte Männer. Ich kam gerade zurück. Meine Frau, sie war schon hochschwanger, ne? Und ich habe meine Frau überhaupt nicht mehr sehen können. Und überall maskierte Männer, die haben geschrien und gedroht. Und ich habe 3 Pistolen, haben sie mir auf den Kopf gesetzt. Augenbinde, wie in einer CIA-Entführung. Hand- und Fußschelle. Und die haben mich da rumtransportiert. Ich habe gedacht, ich werde da irgendwo erledigt, ne? Ja. Und dann haben sie mich da in ein Gefängnis gesteckt, das gleiche Gefängnis, wo ganz, ganz viele Menschen umgebracht worden sind, durch eine ganz spezielle Art von Folter. Und ich habe ihnen auch die medizinische Analyse von dieser Art von Folter geschickt. Die heißt O2T. Und seitdem habe ich die ganze Zeit Drohungen von dieser Behörden hier. Ja, wie sehen diese Drohungen genau aus? Da wird gesagt, wenn ich noch einmal auf YouTube gegen die Schweizer etwas oder gegen die Schweiz und über Wolfgang Umvogel und so weiter etwas sagen auf dem Internet, ja, dann werde ich genauso enden wie der Wolfgang Umvogel oder das nächste Mal bei einer Verhaftung, wenn sie eine Antiterroreinheit schicken, dann werden sie abdrücken. Haben Sie gesagt. Wer hat es gesagt? Die Polizei im Uniform. Die Polizei in Uniform? Ja. Hat die vor Ihnen gestanden? Ja. Das heißt, die Polizei kam, die stand vor Ihnen und hat Ihnen gesagt, dass das nächste Mal abgedrückt wird. Oh ja, mehrmals schon, ja. Und das hängt alles mit dieser Korruption zusammen, dass ich, der Österreicher, man kann sagen, das war ein Held, der versuchte Deutschland zu helfen. Ich meine, gegen diese Korruption aus der Schweiz. So, die Schweizer machen die Euro kaputt. Die sind dafür verantwortlich. Ich meine, da in Griechenland auch. Ich meine, da lagern hier Milliarden und Abermilliarden griechische Gelder hier in der Schweiz. Und auch von all diesen Diktatoren und so weiter. Und weil ich Historiker bin, habe ich einen Film gemacht auf dem YouTube. Ich habe Ihnen das auch geschickt auf Ihr Kanal. Ach so, ich kann mich erinnern, da war etwas gewesen. Ja, das heißt Die Pharaonenshow. Und als Historiker habe ich das untersucht. Und es ist bekannt, dass der letzte Kreuzzug war in 1291. Ne? Und Akkon war die letzte Bastion der Templer und Akkon fiel am 18. Mai 1291. Nur 2,5 Monate später die Zeit, um zurückzukommen in der Schweiz, damals zu Fuß oder mit dem Ross, hat man die Schweiz gegründet, am 1. August 1291. Das ist noch immer ihr Nationalfeiertag. Und es ist dann auch ohne Zweifel, dass der Templerschatz ist hier in der Schweiz gelandet. Und mit diesem Templerschatz haben sie diese Schweizer Banken gegründet. Und die Templer waren auch hunderte Jahre lang im Mittelalter die Banker Europas. Und aus diesen Templern sind auch diese Freimaurer geboren. Und in meinem Film habe ich da überall Beweise gefilmt in der Schweiz. Und der Film geht etwa 2 Stunden. Und ja, das heißt die Pharaonenshow. Ja. Vom User Gure. Das jetzt brauchst du erstmal Ihre Telefonvorwahl. Entschuldige? Die Telefonvorwahl, die Sie haben. Ja, das ist in der Schweiz. 0041. Und dann? 0041, dann 31. 31 heißt ja. Das und dann? 859. 859. 0557. 0557, Name? Mein Name ist Sean, Vorname S-E-A-N, Nachname ist H-R-O-S-S. Langsamer Vorname? S-E-A-N. S, dann? E, so wie der Sean Connery. S? E. E? A-N. Ach ja, jetzt weiß ich. Ja. Nachname ist H-R-O-S-S. H-R-O-S-S? Ja, genau. Ich bin Südafrikaner. Sieht man Ihnen das an? Nee. Aha. Naja, ich sehe nicht besonders schweizerisch aus, aber ich bin ein Weißer. Mhm. Und Historiker. So, Historiker. Wollen Sie in der Schweiz bleiben? Nee, lieber nicht. Aber ich habe meine Frau und Kinder hier und ja, wir können hier nicht weg. Wir sitzen hier fest. Und auch meine Frau und Kinder werden hier terrorisiert über längere Zeit. Auch an diesem Tag dieser Verhaftung haben sie meine Frau und Kinder bis tief in der Nacht, 8 schwer bewaffnete Polizisten haben meine Frau und Kinder da terrorisiert. Ne? Und schließlich haben sie das Verfahren sogar fallen lassen. Ich meine, da war auch nichts. Nichts, was irgendwie, ich bin kein Verbrecher, oder? Ja. Ja. Aber in der Schweiz, wenn man seinen Mund aufmacht gegen die Schweiz, dann wird man das spüren. Und das hat der Uwe Barschel auch schon gespürt und der Wolfgang Umvogel. Was hat denn der Uwe Barschel genau gemacht? Der ist auch geselbstmordet worden, oder? Da in der Badewanne damals. Ne? Ich möchte ja wissen, was er gesagt oder getan hat, weswegen Sie meinen, dass er ermordet worden ist. Ich meine, da war auch im Flug, ne, von Mallorca oder so bis Deutschland. Und dann hat er einen Zwischenstopp gemacht in der Schweiz. Und da kann man sich fragen, warum kommt ein bekannter, ein einflussreicher deutscher Politiker, warum hält er in der Schweiz? Da gibt es nur eine Antwort. Da hat ein Schweizer Bankkonto. Mhm. Und ja, wahrscheinlich war der auch Freimaurer und so weiter. Und, was hatten Sie denn in Ihren Filmen zum Ausdruck gebracht? Über Uwe Barschel oder über in der Pharaonenshow? Nein. Über diesen Österreicher. Ah, in einer von meinen Filmen, das Kanal heißt Gure, das ist G-I-U-R-E-H. Ja. Und in einer von meinen Filmen rede ich auch über diese O2C-Folter. Und da rede ich dann über diese Wolfgang Umvogel. Wolfgang Umvogel? Wolfgang Umvogel, ja. Und was haben Sie über diesen Wolfgang Umvogel gesagt? Ja, dass er da gefoltert worden ist und dass er versucht hat, Deutschland zu retten gegen Korruption. Wo wurde er gefoltert? In Bern. In Bern? Ja. Ja, wo denn dort? Von einer Behörde, von privat oder von wem? Von Behörden. Das habe ich Ihnen noch nicht geschickt. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen das gerade schicken. Aber woher wissen Sie denn, dass er gefoltert wurde? Ich war selber auch in diesem Gefängnis. Ja, aber das heißt ja nicht, jeder, der dort ist, wird gefoltert. Oh, das weiß ich nicht. Also Sie vermuten, dass er gefoltert wurde? Was? Sie vermuten, dass er gefoltert wurde? Nee, ich denke, es ist schon so, dass jeder, der da drin kommt, gefoltert wird. Es ist eine ganz spezielle Art von Folter, durch Luftentzug. Und ja, ich denke, am besten wäre das, wenn Sie diese medizinische Analysen durchlesen, die ich Ihnen geschickt habe. Mhm. Und ich kann Ihnen noch einen Zeitungsartikel schicken aus der Blick, wo das nochmal bestätigt wird, dass da keine Luft da vorhanden ist. Und da sind enorm viele Menschen sind da zu Tode gekommen worden. Wie viele? Das weiß ich nicht genau, aber ich kenne etwa vielleicht, ja, vielleicht 8 Fälle oder so. Und der Wolfgang Umfolger, das haben sie geschafft, die Schweizer, in 2 Wochen Zeit zu Selbstmorden, zu Erselbstmorden. Ne? Sie wissen, in der Schweiz geht alles versteckt. Ne? Ich war selbst nur einmal in meinem Leben in der Schweiz. Ja, okay. Vor Jahrzehnten. Ja. Ich weiß nicht viel über die Schweiz. Nee, es ist alles, genau, es ist, aber wenn Sie meinen Film gesehen haben, dann werden Sie sehr viel verstehen über die Schweiz. Und, also soll ich Ihnen das nochmal aufschicken, dass das Zeitungsartikel auf die gleiche E-Mail-Adresse, die ich vorher... Ich muss erstmal wissen, von welchem Absender ist das denn gekommen? Wie ist denn Ihr angezeigter Name? Meine E-Mail-Adresse ist... Der angezeigte Name. Einfach meine Name oder ich habe da meine E-Mail-Adresse, das ist gyuri@hotmail.com. Da muss ich mal nachsehen, Moment. Ja. So. Ja. Jetzt muss ich mal gucken. Da sehe ich leider nichts. So. Wann haben Sie das gesendet? Es war gestern oder vorgestern, ich weiß nicht mehr genau. Was steht im Betreff drin? Schreiben Sie es nochmal, ich kann ja nichts dergleichen sehen. Entschuldige? Schreiben Sie es noch einmal, ich kann ja so etwas, so einen Eingang nicht sehen. Ja, also ich schicke Ihnen jetzt das Artikel, was im Blick war, über dass da zu wenig Luft ist in diesem Gefängnis, wo diese Österreicher geselbstmordet worden ist. Ich muss schnell warten, bis er hochgeladen ist. Was hat denn der Österreicher getan oder veröffentlicht dafür, dass man das gemacht hat? Ja, der war ein Geschäftsmann, der war eigentlich schon Millionär. Hm. Und der hat diese berüchtigte Steuer-CDs wollte an Deutschland, am Bundesminister, ich weiß nicht, wer das damals war, letztes Jahr, diese... Steuersünderdaten. Ja, genau. Über das Steuerparadies hier in der Schweiz. Ne? Mhm. Ja, das wollte er Deutschland verkaufen oder geben und dann haben die Schweizer, die haben ihn dann man schnell weggeräumt, dieser Mann. Ja, woher wussten die denn von der CD und von den Absichten? Ja, das weiß ich nicht. Ich denke, die Schweizer haben auch einen Geheimdienst hier in Bern, ne? Und ich habe das auch gefilmt. Und ja, die arbeiten auch und jeder wird hier ziemlich überwacht hier in diesem Land. Vor allem Ausländer. Und das ist schwere Korruption, was hier stattfindet, mit Mord und so. Es gab auch dieses Jahr, gab es ein Russe, glaube ich, vielleicht können Sie es aufschreiben, der heißt Peter Odinsov. Mhm. Und der Peter Odinsov hat ein Buch geschrieben und in diesem Buch schreibt er auch, wieder Zeugen geworden ist, dass die Schweizer Banker einige Mörder an politische Ziele, sag mal, in Auftrag gegeben haben. Wie schreibt man diesen Nachnamen von diesem Peter? O-D-I-N-T und dann Sov, S-O-V. Langsam, O-D-I-N? T. T wie Theodor? Ja. Dann? S-O-V. Ja. Ja, und da kommt sofort einiges raus auf Deutsch und auf Englisch aus Google, ne? Mhm. Ich schreibe nochmal die Namen auf da vom Wolf. Ich denke auch, da wird ziemlich viel wird da abgefangen, da diese E-Mails und so weiter. So. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass einiges überhaupt nicht ankommt. Aber eigentlich das auf YouTube, das sollte schon durchkommen. Mhm. Ja, da war ja was gewesen. Aha, okay. Ah, genau, jetzt kriege ich hier, im Moment kann keine Verbindung zu Windows Live Hotmail hergestellt werden. Bitte versuchen Sie später erneut. Da passieren sehr, sehr komische Sachen jetzt gerade. Sehr komisch. Ja. Naja, auf jeden Fall, wenn Sie in Google dann schauen, dann wenn Sie die Namen da eingeben von Wolfgang Umvogel, da kommt schon einiges raus auf das Artikel aus der Kronenzeitung. Wie oft haben Sie etwas in diesem Zusammenhang veröffentlicht? Ja, einmal. Warte mal schnell, jetzt ist es dann hochgeladen. Mal gucken, ob ich das so senden kann. Ich weiß auch nicht. Ganz komisch. Ist jetzt etwas angekommen? Als E-Mail? Ja. Nein. Nix. Ja, die fangen es einfach ab. Das dauert ja auch immer ein bisschen. Ja. Das letzte ist ja gekommen um 21.02 Uhr. Ja, ich habe es jetzt 21.48 Uhr jetzt abgeschickt. SHDPS? Ja. Ja, das ist hier. Ah, es ist gekommen, okay. Das ist dann das Artikel aus der Blick, worin steht, dass tatsächlich da keine Luft ist in diesem Gefängnis. Und ich werde dann nochmal das Artikel da aus der Kronenzeitung und den Mord von diesem Österreicher da. Haben Sie eine eigene Webseite? Nee, habe ich nicht. Warum nicht? Ich bin ältere Generation und ich habe das nie so gelernt, so mit Computer und so. Ich bin sehr, sehr schlechter damit. Haben Sie den Film noch, den man Ihnen gelöscht hat? Einiges habe ich schon, ja. Mhm. Und den Film habe ich dann Ihnen geschickt über YouTube. Den anderen Film, weswegen man sie da überfallen hatte? Ja, es sind verschiedene Sachen, ja. Diesen Film da, die Pharaonen-Show von Güre und dass ich da in der Kronenzeitung geschrieben habe. Jetzt möchte ich von Ihnen noch einmal erzählt haben, was genau an diesem Tag passierte, als um 6 Uhr die Polizei kam. Wie viele Polizisten kamen zu Ihnen? Etwa 8. Es gibt auch ich glaube, es sind auch genau 8 Polizisten von diesen Enzian-Truppe, die heißt Enzian, die immer parat sind, mobil und so, das sind 8 Leute. Und die waren Sie haben da ein Brummen in der Leitung, können Sie mit dem Mund näher zum Telefon gehen? Ja, so. Nicht ganz so laut. Was? Ein bisschen leiser meine ich nur. Ja, ein bisschen leiser, okay. Ja. Ja, ich höre das Brummen auch, also ich werde sicher abgehört hier. Mhm. Ich habe mich gewundert, warum es brummt. Ja, ja, also ich werde abgehört. Also, es waren 8 Polizisten bei Ihnen? Ja. Mit Maschinenpistolen? Normale Pistolen, aber die haben wahrscheinlich auch schwere Sachen gehabt. Aber ich denke, ja, also ich habe kleine Handfeuerwaffen gesehen. Hat man Ihnen gesagt, warum die zu Ihnen kommen? Ja, sie haben gesagt, dass, nee, die haben das auf diesen Moment noch nicht gesagt. Es ist dann am nächsten Tag, ich habe dann übernachtet da in diesem Gefängnis. Und am nächsten Tag ist es dann deutlich geworden, es ging über einen Polizist, der ermordet wurde, nicht ermordet, getötet wurde, dieses Jahr in Bern. Und dieser Polizist, der hat auch im Auftrag, hatte versucht, mich durch Lügen ins Gefängnis zu kriegen. Wir sind angehalten worden dieses Jahr, das war in April, ich kann Ihnen das auch alles schicken. Und plötzlich hieß es aus dem heiteren Himmel, sie kriege eine Anzeige wegen Bedrohung. Also wirklich aus dem heiteren Himmel. Ich war mit meinen Frau und zwei Kindern unterwegs. Das war völlig aus der Luft gegriffen, also alles gelogen. Und der Typ, der war, dieser Polizist, der war etwa 20 Minuten im Auto. Und dann hat er so komisch gegrinst und dann hat er wohl seine Befehle bekommen, um das zu machen. Und ja, dann habe ich richtige Terror haben wir da gehabt, monatelang. Und ein paar Monate später, ich hörte auf dem Radio einen Polizist erschossen in Emmental. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist er, das kann nicht anders sein. Und tatsächlich, das war der gleiche Polizist. Und ich habe in diesem Tag, als er diese Lügengeschichte da aufgebaut hat und hat mich den Kamera aus der Hand geschlagen, habe ich ihm auch gefilmt. Und das habe ich auf YouTube, habe ich das auch gesetzt. Und das hat. Sie halt, Sie haben den Polizisten gefilmt, wie er Ihnen die Kamera aus der Hand geschlagen hat? Ja. Haben Sie den Film noch? Ja, das können Sie jetzt direkt sehen auf dem Kanal Hatzefratz. Das schreibt sich C-H-A-T-Z. Und dann E-F-R-A-T-Z. Noch einmal langsam C. C-H-A-T-Z. Ja. Und dann E-F-R-A-T-Z. Ja. Und es ist etwa der fünfte Film in den Uploads. Also dieser Polizist wurde gefilmt von Ihnen und der wurde später getötet. Nee, ich hab den Polizist habe ich gefilmt. Ja. Ja. Und dann hat er versucht, mir die Kamera aus der Hand zu schlagen und dann wurde der getötet. Ja, aber später doch, nicht in dem Moment. Nee, nicht in dem Moment. Nee, später, genau. Und Wie viele Tage später? Ein paar Monate später. Und irgendwann war die Polizei bei Ihnen, aber hat man denn bei Ihnen irgendwas gesucht, die Wohnung durchsucht? Ah ja, die haben alles durchsucht, also wirklich. Und die sind triumphierend, wie mit einem Triumph, so sind sie mit ein paar Küchenmesser, sind sie schlussendlich weggelaufen. Und dann haben sie gesagt, sie sind gefährlich, weil sie haben ein paar Küchenmesser daheim. Unglaublich. Die haben natürlich Computer beschlagnahmt, und das habe ich noch immer nicht zurück. Die haben auch unsere Wohnwagen haben sie eingebrochen, alles kaputt gemacht. Sie haben noch andere Sachen kaputt gemacht. Sie haben etwa 3 Säcke mit Papier und alle Sachen mitgenommen. Und das hängt, es war alles im Auftrag. Also das hängt alles damit zusammen, dass ich als Ausländer ne, so die Frechheit gehabt habe, mich einzumischen in Schweizer Angelegenheiten, nämlich diese Korruption und da, was die Banken da machen. Wie sind Sie überhaupt dazu gekommen, sich für solche Dinge zu interessieren? Ja, ich bin erstens mal, ich bin Historiker und ich habe auch ein richtiges Gefühl für Gerechtigkeit. Und jetzt habe ich Ihnen dann das zweite Mail nochmal geschickt, was ich Ihnen schon mal geschickt habe, da über die, was in der Kronenzeitung stand. Haben Sie das jetzt bekommen? Ein zweites E-Mail? Ja. Mit der medizinischen Analyse über diese O2T-Folter, meine Verhaftung. Ja, ist da. Okay. Und das, was in der Kronenzeitung stand über diese Österreicher. Ja, wenn Sie aber eine Kamera haben, müssten Sie doch normalerweise einen Film über sich machen können, dass ich ihn auf mehreren Webseiten verteile. Ich habe mehrere Filme über mich. Wenn Sie mir nochmal... ich habe das Kanal von Ihnen nicht aufgeschrieben, da vom YouTube. Bundeskommissar. Großgeschrieben, ne? Oder der ja, B war es ist groß. Egal. Bundeskommissar. Bundeskommissar. Der B groß, ne? Das findet man in der Suchmaschine sofort. Ja. Ich schicke Ihnen das sofort auf. Bundeskommissar. YouTube. Wie alt sind Sie? Ich bin 49. 49? Ja, und ich bin Südafrikaner. Ja, aber man merkt Ihnen das ja nicht an. Ja, okay, danke. Naja, das ist ja so, wenn Sie vielleicht meinen, dass man denkt, man könne Sie einschüchtern, weil Sie 49 wären, dann ist 49 doch dafür noch ein bisschen zu wenig. Entschuldige, Sie sind ja deswegen noch kein alter Mann, dass man denkt, man überfällt Sie einmal und dann könnte man Sie bedrohen. Ja, ja. Also die Polizei, denken Sie, war deswegen bei Ihnen, weil man die Gelegenheit nutzen wollte, Ihnen dadurch zu drohen, falls Sie wieder etwas im Internet veröffentlichen. Ja, ja. Ja, ja. Es ist Einschüchterung, Terror und so weiter. Wie oft hat man Ihnen denn gedroht? Mehrmals. Und das geht schon über mehrere Jahre hinweg, geht das. Also über 10 Mal über die Jahre, ne? Einmal hatten Sie gesagt, hätte die Polizei zu Ihnen gesagt, dass vielleicht einmal abgedrückt wird. Ja, ja, das sind dann die letzte Drohungen, ja. Ja, und was war davor gewesen? Was waren das noch, sonst bisher für Drohungen? Ja, diese Schweizer Aggressionen am Ausländer und so. Die haben geflucht und Ich meine Drohungen, nicht Fluchungen. Ja, ja, genau. Aber das, ich meine, das kommt auch ziemlich drohend, kommt das über, ne? Mhm. Und die ganzen Handlungen, die sie hier durchführen, die ganze Zeit wird man hier als Ausländer, wenn man seinen Mund aufmacht, ich habe schon in mehrere Artikel habe ich in Zeitungen geschrieben. Wie lange wohnen Sie in der Schweiz? 14 Jahre. 14 Jahre? Ja, ja. Bisher hatten Sie aber nur von einer Morddrohung erzählt, wo man sagte, man könne vielleicht mal abdrücken bei so einem Folgeeinsatz. Ja, das ist zweimal hat es stattgefunden, die letzte Zeit. Und was auch mal stattgefunden hat... Das war halt. Zweimal hat man Ihnen damit gedroht, dass vielleicht mal abgedrückt wird? Ja. Das eine Mal vor wie langer Zeit? Das letzte Mal? Das letzte Mal ist vor ein paar Wochen ist es gewesen. Und das vorletzte Mal? Etwa mehr als einen Monat. Mhm. Und in beiden Fällen hat man Ihnen gesagt, dass man vielleicht das nächste Mal abdrückt? Ja. Und jetzt erschildern Sie mal... Oder, dass ich enden werde, so wie diese Wolfgang Umvogel. Und beides Mal hat wer diese Drohungen ausgesprochen? Schweizer Polizisten. Schweizer Polizisten, in beiden Fällen? In beide Fälle, ja. Die letzte Situation war... Ich habe jetzt das alles über das Telefon zu sagen, also darum möchte ich nicht genau die genaue Datum von diese Drohungen jetzt geben, weil... Ich bin mir sicher, dass sie da mithören hier. Und das hat sie ja. Ja, aber das Einzige, was sie wahrscheinlich schützen kann, ist, dass sie das jetzt hier aussprechen. Ja, ja. Und dass ich es dann für den Fall, dass ihnen was passiert, veröffentlichen kann. Ja, ja. Mhm. Was Besseres gibt's doch kaum. Ja, ja, stimmt. Denn wenn ich das jetzt nicht hier festhalten würde, dann könnte man sie ja theoretisch töten. Mhm. Und dann würde man nichts mehr von ihnen sehen oder hören. Ja, das bin ich mir auch bewusst, ja. Deswegen ist es wichtig, wenn man sowas ausspricht, dass man es bekannt macht und dass ein anderer es aufdeckt und dass die Polizei auch genau weiß, dass es ein anderer kann. Ich habe Ihnen dann jetzt auf dem YouTube-Kanal das erste Teil von der Pharaon-Show geschickt. Ich habe jetzt noch eine Frage. Ja. Was für eine Situation war das, als die Polizei Ihnen das letzte Mal damit gedroht hat, dass man vielleicht abdrücken könne? Ich war unterwegs zu Fuß und ich habe keine Ahnung, aber irgendwie wissen Sie, wenn ich rausgehe, vielleicht haben Sie da kleine Kameras versteckt oder ich weiß es nicht, oder die Nachbarn, aber die wissen das sofort und dann werde ich abgefangen. Ja, zum Beispiel, wie denn? Sie gehen raus und Sie werden abgefangen? Ja. Es ist auch jedes Mal ein Platz gewesen, wo nicht so viele Leute waren. Und man hat sie dort angesprochen? Ja. Wie war das denn? Erzählen Sie mal von sich aus. Ja, die sind aus dem Auto gestiegen. Hm. Ausweis zeigen, Durchsuchung. Und dann, dann hat es angefangen mit Drohungen, hin und her schubsen und so weiter. Man hat sie gestoßen? Ja, ja. Auch der Polizist, der damals... den ich damals gefilmt habe, der hat mich auch da hin und her geschubst. Also richtig provozierend und so weiter. War höchst aggressiv und das war auch sicher der Grund, dass er ums Leben gekommen ist. Ich denke in Deutschland, also nicht gerade da vielleicht vielleicht da in Osten und so, aber in große Teile Deutschlands irgendwie ist Justiz und Polizei sind wirklich zwei verschiedene Sachen und es gibt schon, denke ich, anständige Leute beim Justiz, die das nicht akzeptieren, wenn die Polizei sich so benimmt. Ne? Die Polizei ist ausgestiegen, hat sie angesprochen, man hat sie geschubst und so weiter und in dem Moment hat man ihnen wörtlich was genau gesagt, dass man vielleicht irgendwann mal abdrückt oder wie war das? Ich sollte nicht mehr über die Templer und die Schweizer Banken reden auf dem YouTube, weil sonst würden sie das nächste Mal abdrücken bei einer Verhaftung. Vielleicht abdrücken? Ja. Oder ich würde so enden wie der Wolfgang Umvogel. Das war das letzte Mal, als man ihn gedroht hat? Ja, ja. Und das vorletzte Mal, was war das genau gewesen? Das ging ziemlich ähnlich. Und es war ziemlich genau die gleiche Stelle, wo ich abgefangen worden bin. Sie wissen irgendwie, wo ich durchlaufe und Haben Sie den Namen von dem Polizisten? Nee, habe ich nicht. Ich habe auch keine gesehen. Es waren verschiedene. Ja, jetzt schildern Sie mal die zweitletzte Situation. Das letzte Mal, das haben Sie eben geschildert, Sie wurden dort angesprochen, man hat Ihnen das gesagt. Und bei der zweitletzten Situation war es fast genauso? Ja, es kam ein Polizeiauto und hieß es auch Ausweis und auch ziemlich ähnlich ging das Ganze, ja. Auf die ziemlich gleiche Stelle. Was mich auch überrascht, dass es jedes Mal die gleiche Stelle ist. Und dann hat man Ihnen auch gesagt, dass man beim nächsten Mal vielleicht abrückt? Ja, und daraus, dass die Drohungen, dass die irgendwie das Gleiche war, die beide Male, kann man irgendwie daraus nachvollziehen, dass es unter Befehl war. Haben Sie eine digitale Kamera? Ja. Ich brauche Fotos von Ihnen. Das ist auf dem Internet ist das zu sehen. Ich habe mir nur für meinen eigenen Schutz habe ich da eine Sonnenbrille und eine Mütze auf. Aber auch auf diese E-Mails in der Zeit. Ja, aber der Schutz kommt doch dadurch, dass man sie erkennt und wiedererkennt. Nicht, dass man sie nicht erkennt. Wenn die Polizei sie doch ohnehin kennt, dann hilft ihnen doch keine Sonnenbrille. Ah, nee, überhaupt nicht. Nee, aber also auf Fotos sollten sie schon ihr ganzes Gesicht zeigen. Ja, ich möchte einfach nicht mein Kopf ist gut zu sehen auf dem Internet und auf der Zeitung. Zum Beispiel das Artikel über meine Verhaftung, was ich Ihnen gerade geschickt habe, da ist ein gutes Foto darauf von einem Pressefotograf gemacht worden. Ach so, ja gut. Ja. Dann werde ich mir das ansehen. Ja. Können Sie in den nächsten Tagen einen Film machen, während wir telefonieren? Ein Film, während wir telefonieren. Ja, wir unterhalten uns und Sie filmen sich dabei, während Sie sprechen. Ah, das wäre ziemlich kompliziert. Sie bräuchten bloß eine Kamera aufstellen und mich anrufen. Aber das vom Telefon, da muss man ein spezielles Mikrofon vielleicht haben, was ich da drauf lege. Aber die meisten Kameras haben doch ein Mikrofon vorne dran. Ja, hat er auch. Aber ich meine, dann kann man noch nicht, da kann man noch nicht hören, was aus den Hörer kommt. Wenn die Kamera vor Ihnen steht und läuft, dann nimmt die Kamera Ton und Film auf. Und diesen Film können Sie mir zusenden, das meine ich. Ja, ich kann das Telefon, kann ich dann, warte, ich habe schon einen Knopf. Ja, ich habe jetzt diesen Knopf eingedrückt und dann könnte man das hören, ja. Aber es funktioniert noch. Also muss ich jetzt vielleicht auflegen. Auf jeden Fall, es gibt hier so einen Lautsprecher im Telefon. Dann würde die Kamera das schon aufnehmen. Ich kann auch meine Stimme selber aufnehmen. Ja. Meine Stimme kann ich selbst aufnehmen und Sie haben die Kamera. Das reicht doch. Ja. Kennen Sie die Webseite kriminalstaat.de? Ich schreibe das mal. Eine Webseite ist das? Ja. Wie heißt das genau? Kriminalstaat.de. Kriminalstaat.de. Nee, kenne ich nicht. Die handelt von solchen Fällen ähnlich, wie es Ihnen passiert ist. Ja. Und das ist Ihre Website oder noch? Ja, sicher. Ich habe mehrere Webseiten. Okay. Fangen Sie am besten an mit dem Skandalfall 029. Was ist mit 029? Anklicken. Skandalfall 029. Ja, richtig. Anklicken. Ja, auf in Google, ne? Auf der Webseite kriminalstaat.de. Ah, okay. Skandalfall 029. Jetzt? Nein, Lautsprecher einschalten, wenn Sie es machen. Da können Sie sehen, was ich bisher schon in solchen Dingen veröffentlicht habe. Aha, okay. Ja. Einen Moment, ich werde da mal die... einen Moment. So, ich habe jetzt das andere Kanal hier. So, ich habe Ihnen jetzt den Film geschickt von diesem Polizist. Ich weiß nicht, ob das ankommt, weil die Schweizer Bundesrat, die Regierung hier, hat es zensuriert für die Schweiz. Aber anscheinend im Ausland könnte man das noch sehen. Mhm. Also das habe ich Ihnen jetzt gerade jetzt geschickt auf dem YouTube. Ne? Ich habe jetzt erst einmal eine PDF-Datei von Ihnen vor mir. Das ist Ihr letztes E-Mail. Da sehe ich jetzt ein Bild. Mit Sonnenbrille. Ja, genau. Lange Haare. Ja. Langer Bart. Ja. Haben Sie es immer so lang? Den Bart nicht, aber die Haare schon, ja. Warum so lang? Meine Frau gefällt das gut und... mir auch eigentlich, aus kein politischer Grund oder sind so. Sie ein Motorradfahrer? Nee, bin ich nicht. Ich nehme auch keine Drogen oder so. Ich rauche nicht, ich trinke nicht. Mhm. Ja. Einfach aus persönlichen Gründen so. Mhm. Hausdurchsuchungsbefehl. Üble Nachrede oder Verleumdung gegen einen Verstorbenen. Beschimpfung, beides mehrfach begangen. Ja, aber das war der Vorwand, ne? Also der wirkliche, ja. Und das hat dieser Polizist, hat das, ein Befehl hatte da bekommen, mich einfach da wegzuräumen, da aufgrund von Lügen. Aber der wirkliche Grund ist dieser Korruptionsfall und das, vor allem dieses Zeitungsartikel in der Kronenzeitung über diese Österreicher. Ist denn dieser Überfall mit der Hausdurchsuchung und mit dem, wie heißt das denn, mit dieser Terrorgruppe, mit dieser Polizeiterrorgruppe, ist das gekommen, weil man ihnen eine üble Nachrede und eine Verleumdung nachsagen wollte? Ja, das sagen die, aber das ist alles ein Vorwand. Es ging ja da darum, ich meine, sonst hätten sie ja auch nicht die Wohnung durchsuchen müssen sollen, wenn es nur über eine üble Nachrede geht. Oder? Ja, ist das denn der Fall, von dem Sie eben sprachen, dass man ihnen da drei Pistolen auf den Kopf gesetzt hätte? Ja. Und das alles angeblich nur wegen Verleumdung gegen einen Verstorbenen? Ja. Und obwohl meine Frau und Kinder waren dabei Und ja, die haben alles gehört. Jetzt denken meine Kinder auch, dass alle Polizisten lügen und Banditen sind, ne? Und diese Verleumdung, das ist dann das Video, was ich danach gemacht habe, worin ich meine, ich habe überhaupt keine, ja, ich meine, mir steht fast keine Rechtsmittel zur Verfügung, wenn ich die Polizei und die Justiz gegen mich habe. Und wenn die einfach machen, was sie wollen, ohne sich irgendwie zu kümmern über das Recht, oder? Und das einzige Mittel, was ich sehe, und ich denke, Sie verstehen mich gut, und Sie machen das auch so, das einzige Mittel, was ich sehe, und damit ich auch meine Seite sagen kann, ist, und das bekannt mache, ist YouTube und das Internet. Und das habe ich auch gemacht. Und das haben die Schweizer, hat denen überhaupt nicht gut gefallen. Die nennen das üble Nachrede und so Terminologien, die irgendwie, die man gerichtlich irgendwie weiterführen kann, ne? Und das, die üble Nachrede, so genannt, das habe ich dann Ihnen jetzt gerade geschickt. Dieses Video von Hatzefratz. Da bin ich auf den Friedhof gegangen und ich habe da so mit der Kamera so drin geredet und ja, warum hast du das alles gemacht? Warum hast du gelogen? So quasi zu der Polizist da geredet. Und ich wollte auch noch auf die Beerdigung gehen und das haben sie irgendwie mitbekommen. Und dann haben sie mich, genau einen Tag vor der Beerdigung, haben sie mich dann verhaftet mit einer Antiterroreinheit. Und da muss man sich vorstellen, dass dieses Land und auch andere Länder, in Deutschland geht es auch so, die haben das eine Bewilligung vom Volk haben sie sich reingeholt, übers Parlament, über der Bund, ne, über die Bundesregierung, dass ja, wir brauchen auch eine Antiterroreinheit. Naja, wie begründen sie das denn? Ja, wir wollen das brauchen, so gegen schwer bewaffnete Terroristen. Und jetzt gebrauchen sie das schon gegen wehrlose Bürger, ne? Und ich denke, in Deutschland geht es nicht anders. Ja, es gibt sowas auch in Deutschland. Ja, und so wird das Volk veräppelt, ne? Ich war auch auf dem Bilderberg-Treffen, bin ich hingegangen dieses Jahr in St. Moritz, und da gibt es auch einige Beiträge auf YouTube. Wie war es denn dort? Waren Sie da mit in den Nee, Saal reingegangen? nee, nee, also ich gehöre nicht zu der Bilderberger Gruppe, also. Ja, aber manchmal sind die Türen ja offen, da kann man mit rein. Ah, okay, das weiß Ich ich zum nicht. Beispiel war ja auch als Journalist auf Rotary Club Treffen und Aha. habe dort den Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts angesprochen und gefilmt. Aha, okay. Da braucht man eben Presseausweis oder man macht es mit einer kleinen Karte, so ein Prospekt vom Fernsehen. Dann braucht man gar keinen Presseausweis. Ja. Nee, also das war überall bewaffnete Polizisten und das war alles abgeriegelt mit Tücher und Ketten und weiß ich was, Hubschrauber. Also die Bilderberge, da kommt nicht mal ein Journalist, kommt darin. Ich Also, kenne wenn. sowas nicht. Was? Ich kenne dieses Ausmaß der Sicherheit in solchen, an solchen Bilderberg-Treffen nicht. Aha, okay, Ich weiß nicht, was da alles für ein Durcheinander herrscht. Haben Sie die Webseite kriminalstaat.de vor sich? Ja, die Website habe ich da, ah ja, da sehe ich Skandalfall alles da, genau. 029 habe ich auch. Lautsprecher brauchen Sie dafür oder Kopfhörer? Haben Sie am Computer Lautsprecher angeschlossen? Ich kann das jetzt machen. Ja, genau, so meinen Sie, ja, ich habe den Lautsprecher hier. Es wird dort eine Tondatei abgespielt. Ein Telefoninterview. Genau wie dieses hier. Ja, ich sehe da so eine rosa. Da. Durch Autounfälle, durch irgendwelche Unfälle am Bau, wo ein wurde erschlagen. Das können Sie sich mal anhören, wenn Sie Zeit haben. Entschuldigung, ja. Schließen Sie es wieder. Sind Sie das? Nee, oder? Das ist ein Gespräch zwischen mir und einem anderen Herrn. Ja. Das ist ja fürchterlich, was alles. Der Herr lebte im Saarland und ist nach Frankreich verzogen. Ja. Man könnte fast sagen, Millionär. Besaß sehr umfangreiche Häuser und Grundstücke. Das ist alles jetzt, sagte er, im Besitz von Amtsträgern. Ja, solche Sachen passieren auch hier. Ich kenne auch einige Leute. Ja. Wollen Sie denn später mal die Schweiz verlassen? Ich möchte schon gern, ja. Also Frankreich gefällt mir sehr gut. Ich spreche auch Französisch. Aber was noch dazu kommt, ich hab keinen Pass. Mein Land, ich bin Südafrikaner, mein Land gibt es nicht mehr. Und jetzt gehört es den Negern. Und ja, die wollen mich auch nicht mehr, ne? Mhm. Und ich bin schon 30 Jahre weg eigentlich. Also, kann man hier Pause machen? Nee, ne? Nur abschalten. Ja. Es ist so eingerichtet, dass jeder Browser es abspielen kann. Deswegen habe ich bisher auf einen Player verzichtet. Ja. Es gibt viele dieser Fälle. Das fängt an von etwa 29 bis 41. Ja, ja. Hier also die letzten. 52 und alles sind andere Fälle, okay. Ja, das Einzige, was man machen kann, ist sich organisieren, sich zusammentun, weil man steht immer alleine und da kommen da 20 Polizisten und so. Und ja, was kann man machen? Ja, wenn man das Ganze rechtzeitig filmt, sieht das schon gut aus. Ja, das ist schwierig, wenn die aus dem Auto stürmen mit Haube über den Kopf und mit Waffe. Ich habe einen Moment daran gedacht, ich habe meine Kamera auf dem Schoß gehabt, um da in meine Tasche meine Kamera rauszuholen. Und dann habe ich gedacht, nee, ich stecke die Hände lieber in die Höhe. Statt da noch in eine Tasche rumzufahren. Ja, aber zu Hause, wo man wohnt, in der Wohnung, da lassen sich ja Kameras aufbauen. Ja. Und wenn etwas passiert, schaltet man gleich auf Übertragung. Es gibt die Möglichkeit, dass man gleich ins Internet hochladen kann, während die Kamera filmt. Wenn jemand die Kamera mitnimmt, also wegreißt, mitnimmt, dann bleibt die Aufnahme im Internet. Ja, das habe ich mal gesehen vom We Are Change in Manchester, wo sie ein Kind weggeholt haben oder so. Mhm. Aber ich habe das nie gelernt mit Computer. Es ist, all diese Sachen kenne ich nicht. Ich weiß nicht, wie es geht. Also, ich habe es mit viel Mühe mal. Da muss man sich erkundigen. Es gibt im Internet fast auf alles Antworten. Mhm. Ja. Können Sie mir diesen ganzen Sachverhalt in einer Chronik schreiben? Denn ich arbeite an einem Buch für solche Fälle. Mhm. Eigentlich habe ich alles schon dokumentiert und ich brauche das nur aufzuschicken. Ja, per E-Mail. Ja. Haben Sie noch andere Fotos von sich, außer dem Foto mit der Sonnenbrille? Nee. Ich habe nur Fotos früher mit einer Kamera, die man entwickeln kann und so. Ja, aber Sie können vielleicht neue Fotos machen. Ein ganz normales Foto. Ja, aber ich möchte mein Foto sowieso nicht ohne Sonnenbrille und so auf dem Internet haben. Nur mit Sonnenbrille? Ja. Warum mit Sonnenbrille? Ja, weil ich bin total überfordert da mit diesem Terror und man weiß auch nicht, was da wieder rauskommt und so. Tja, wegen dem ganzen Terror einfach. Sie haben ja selbst schon Filme veröffentlicht. Ja. In denen Sie aber nicht zu sehen sind. Entschuldige? In denen Sie nicht zu sehen sind. Ah, genau. Ja, das stimmt, ja. Mhm. Also einige bin ich schon zu sehen, ja. Ja, ich denke, dass der Terror dann aufhört, wenn sie im Internet bekannt sind. Also dieser Film, die Pharaonen-Show, ist schon ziemlich bekannt. Und es gibt eine Welle, die ich ausgelöst habe in Deutschland. Also Sie müssen unbedingt diesen Film anschauen. Welche Welle haben Sie denn ausgelöst? Die Pharaonenwelle, kann man sagen. Ja, was hat sie denn dadurch getan? Ich kenne die Welle nicht. Ja, es gibt zum Beispiel andere Deutsche, die auch angefangen haben, eine Pharaonenshow lokal in ihre Stadt zu machen. Aber um das zu verstehen, sollen Sie erstmal die Pharaonenshow von Gyuré, von meinem Kanal, anschauen. Und Sie werden sehr viele Sachen lernen. Wie haben Sie meine Telefonnummer gefunden? Das stand in dieser Website. Welche Webseite? Oh, das weiß ich nicht mehr. Ich habe das Kanal, genau, das war Bundeskommissar. Und da war so ein... Link? Ein Link oder so, und da stand ein Telefonnummer irgendwo. Ja, endzeiter.de? Das weiß ich nicht mehr. Also es war in diesem YouTube, ne? Ein Link, und da stand die Telefonnummer mehrmals. Einmal groß geschrieben, glaube ich, gerade am Anfang, und dann noch kleiner so. Und dann habe ich mir gedacht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ist das ein Witz oder ist das richtig? Das ist richtig. Ja, das weiß ich jetzt. Ja. Gibt es Zeugen für irgendwelche Vorfälle, wo Sie überfallen worden sind? Ja, ich habe sehr große gesundheitliche Folgen, weil... Nein, gibt es Zeugen? Ah, Zeugen, ja. Meine, ja, es gibt... können Sie auch in der Zeitung da lesen, das Artikel. Es gibt mehrere Zeugen, ja. Den Überfall gibt es vielleicht 6, 7, 8 Zeugen oder so. Es war gerade in der Nachbarschaft, hier vor der Tür, in ein kleines Dorf in Bern, Kanton Bern, bei Bern, in der Nähe von Bern. Kennen Sie Leute, die das mit angesehen haben? Was? Ob ich sie kenne? Ja, die Leute, die das gesehen haben. Das sind Nachbarn. Nachbarn und auch den Freund, mit dem ich mitgefahren bin auf diesen Tag, mit seiner Frau. Wir waren zu dritt im Auto und wir waren fast vor dem Haus, wo ich wohne mit meiner Frau und Kinder, und dann sind wir so... kamen da Autos von alle Seiten, ne? Und da sprang da... War das eine abgelegene Straße, ohne Zeugen? Ja, kann man sagen, ja. In ein kleines Dorf, ziemlich abgelegen, ja. Eine kleine Straße, eine kleine Sackgasse. Warum sprechen Sie nicht Schweizerisch? Ich kann es schon, aber ich habe sowieso... meine Muttersprache ist Englisch. Ja. Und irgendwie kann ich mich besser ausdrücken auf Hochdeutsch wie auf... Ja, warum? Waren Sie in Deutschland schon? Ich war schon einige Zeit in Deutschland, aber ich meine, bevor man Schweizerdeutsch lernt, muss man sowieso erstmal Hochdeutsch kennen, ne? Und... Haben Sie in Deutschland gelebt? Nee, nicht richtig. So unterwegs und so. Aber ich kann so Schweizerdeutsch reden, das habe ich schon gelernt. Ich bin schon ab 14 Jahren in der Schweiz und meine Kinder und Schweizerdeutsch reden. Ja, so klingt das alles etwas einleuchtender. Ja, aber ich komme immer ein bisschen komisch vor, wenn ich versuche, so Schweizerdeutsch zu reden oder so. Vielleicht auch, ja, weil ich am ersten Mal, ja, auf der Schule oder so, lernt man so Hochdeutsch ein bisschen. Und in der Schweiz lernt man Hochdeutsch? Nee. Ja, doch, in der Schule ist es, wird Hochdeutsch gesprochen, ja. Ja, außerhalb, ja, die Kinder unter sich, die sprechen dann so. Was machen Sie beruflich? Nix. Gar nichts? Nee, gar nichts. Ich bin auch, ich habe überhaupt kein Einkommen, das erschwere ich die Sache. Also ich lebe hier 14 Jahre unter totalem Terror. Und ich bin nicht zum Arbeit hier gekommen. Die haben meine Gesundheit kaputt gemacht. Ich bin auch schwer gefoltert worden. Womit? Luftentzug, so wie der Wolfgang Umvogel. Ich habe ihnen da die medizinische Analyse von diesem O2C gerade geschickt. Wie funktioniert das? Heißt das, dass man jemandem einfach die Luftklappen zumacht, Fenster schließt oder wie? Am besten lesen Sie das nach. Ja, aber erzählen Sie doch mal. Ja, in dieses Gefängnis geht das so, dass das Gefängnis übrigens ist ein Hochsicherheitstrakt. Das hat man damals, ein Bader-Meinhof Gefangene gab es mal in der Schweiz und da haben sie das ganze Ding, haben sie dafür gebaut. Und die Luft, alle Fenster sind zu und die Luft, die dazugeführt wird, ist nicht genug. Und es ist auch eine medizinische Tatsache, dass wenn ein Mensch einatmet, dann geht 80% von eingeatmeten Luft geht erstmal in den Kopf. Ist es nicht genug, dann ja, dann stört die ganze Metabolismus, alles stört zusammen. Bei einem Tier ist es anders, aber der Mensch, das geht erstmal alles in den Kopf. Und durch den Sauerstoffmangel entsteht eine Hypoxie, das ist ein Sauerstoffmangel in den Gewebe. Und dadurch entsteht eine Laktatazidose. Da werden Milchsäure produziert und die sind meistens tödlich. Und das ist auch der Grund dafür, zum Beispiel in Guantanamo haben diese Menschen da diese Bilder mit diesen Masken vor der Nase, damit sie nicht genügend Luft aufnehmen können, um ihr Blut damit zu versorgen. Und das kann man praktischerweise, wird das zugepasst mit einem Eimer mit Wasser, ne, dieses Waterboarding, oder mit einer Plastiktüte, mit ein bisschen Klebeband, oder in ein Gefängnis, wo man das sehr gut kontrollieren kann. Also in einem Gefängnis wird schon kontrolliert, was man isst, was man trinkt und in einigen Gefängnissen auch, was man einatmet. Was ist bei Ihnen gemacht worden? Luftentzug. Wie lange? 5 Monate. Sie waren 5 Monate im Gefängnis? Ja. Nach diesem Terrorüberfall? Ah nee, das war vorher, das war in 2002. Und weswegen? Der Hauptgrund, die Schweizer haben auch wieder Sachen zusammengelogen, aber der Hauptgrund war, dass ich einen Artikel in der Basler Zeitung mal geschrieben habe, eine halbe Seite. Mhm. Ich kann Ihnen das auch aufschicken, wenn Sie wollen. Ja, wichtig. Ja. Und für diesen Zeitungsartikel waren Sie 5 Monate im Gefängnis? Ja, das kann man sagen. Mit Luftentzug? Ja. Also die Schweizer haben Sachen zusammengelogen, um einfach um einen Grund zu machen, dass es, damit sie es legalisieren können. Ne? Aber es war völlig auf Lügen basiert. Mhm. Aber der Richter, ja, die Schweiz ist ein... Was hat man Ihnen vorgeworfen? Dass ich illegal in der Schweiz war und dass ich meine Ex-Frau bedroht habe und so weiter. Und dass ich illegal in der Schweiz war. Solche Sachen. Mhm. Obwohl ich schon 2 Kinder hatte. Wie lange lebten Sie schon in der Schweiz, bis es dann zu diesem Gefängnisaufenthalt kam? Da war ich schon 5 Jahre in der Schweiz. 5 Jahre. Und nach 5 Jahren hatten Sie einen Artikel gemacht und dann kam die Polizei und meinte, man müsse Ihnen nachweisen, dass Sie illegal in der Schweiz leben. Ja, so kann man das sagen, ja. Ja. Also das ist eine richtige Diktatur hier in der Schweiz. Das ist unglaublich. Mhm. Und die Schweizer, die haben auch... Sie haben schon mit den Nazis kollaboriert und so weiter und durch Waffenlieferungen, ne, alle Luftabwehr, die die Deutschen hatten, ne, und Munition, das kam alles aus der Schweiz. Kennen Sie Menschen, denen es ähnlich ergangen ist wie bei Ihnen? Einen Fall. Ich kenne einen Fall und die haben mich auch in Kontakt gebracht. Das ist eine Organisation, der heißt Appel au Peuple, das ist in dem französischen Teil hier in der Schweiz. Und da war ein Mann, der hat mich auch mal besucht, und so wie der Millionär, von dem Sie da im Artikel 029 vom Skandalfall, der war auch Millionär und den haben sie auch alles weggenommen. Und sogar sein Kind auch noch. Mhm. Und die haben mich in Kontakt gebracht mit einem Anwalt, weil ich kein Einkommen habe, hat der Anwalt, der hilft mich ein bisschen mit so Sachen. Und wovon leben Sie jetzt? Ich lebe hier bei meiner Frau und Kinder. Und meine Frau ist... Ja, wer verdient das Geld? Meine Frau ist Krankenschwester. Und sie Ach so. Verdient das Geld. Ich habe auch kein Sozial oder so. Ich habe nicht mal eine Krankenversicherung. Ich habe absolut nichts. Haben Sie ein Tonaufnahmegerät? Ich habe so eine alte Minidisc, aber ich weiß nicht mehr, wie das funktioniert. Das habe ich schon, ich weiß nicht, schon 10 Jahre nicht mehr angeschaut. Wir könnten ein langes Telefoninterview machen. Ja. Dann hört man nur Ihre Stimme, verstehen Sie? Ja, das ist besser. Das gefällt mir besser, nur die Stimme, ja. Aber jetzt... Jetzt wird auch aufgenommen. Was? Ich nehme das jetzt auch auf. Ja, das ist kein Problem. Ich meine, dann haben Sie es schon. Ja. Und wenn Sie es aber nochmal erneut machen können, mit einer besseren Qualität, weil wir ja das, jetzt das Brummen drin haben, dann würden wir ein andermal das Gleiche nochmal durchsprechen. Und dann würde es genauso auf der Webseite veröffentlicht. Okay. Ich hatte kürzlich zwar einen Virenangriff auf genau dieser Webseite, ja. Aber das zeigt ja bloß, dass ich da irgendwo unangenehm aufgefallen bin mit solchen Dingen. Eine Bestätigung für, dass Sie die Wahrheit sagen. Ne? Nicht die Wahrheit, sondern dass es manchen Leuten vielleicht ängstlich wird. Ja, genau, ich kenne das. Wenn solche Fälle sich häufen. Aber das Gute ist, es ist ja bereits verbreitet und wenn mir etwas passieren sollte, dann ist es ein Beweis dafür, es gibt dass alle diese Aussagen wahrscheinlich auch richtig sind und man wird davor Angst haben. Verstehen Sie das? Ja, also der Film ist wirklich sehr, sehr wichtig. Sie werden sehr viele Sachen lernen und der Film geht über den Feind im Innern. Ich meine, das ist der Feind im Innern, von dem wir sprechen, oder? Und... Also es heißt dann die Pharaonenshow, ne? Mhm. Es gibt viele andere, die haben jetzt auch das Vorbild, eine Pharaonenshow zu machen, nachgemacht, ne? Was ich auch in Ordnung finde. Also dann wäre es auch am besten, da Gyuri einzugeben bei der. Und das erste Teil habe ich dann gerade geschickt auf ihre YouTube-Seite. Kennen Sie die wichtigsten politischen Skandale in der Schweiz? Die wichtigsten? Ja. Von der letzten Zeit, oder? Überhaupt, was Sie so wissen. Es gibt ja gewisse Dinge, die in Deutschland sehr berühmt und bekannt geworden sind. CDU-Spendenskandal und andere Dinge. Naja, einer der größten Skandale ist jetzt diese Österreicher, die sie umgebracht haben. Aber das meist aktuelle Skandal, die Dönermorde, die Waffen haben die Schweizer geliefert, das ist ein großer Skandal und dann hört man nichts mehr darüber. Ja, dann schreiben Sie mir darüber auch etwas. Geht das? Oder einen Link zu einer Webseite, wo es draufsteht. Ja, ich weiß, es war in der Blick-Zeitung, stand es, und in anderen Zeitungen hier. Aber ich will es ja online haben. Ja, ich denke, wenn Sie einfach gucken, da irgendwie Dönermorden... Was ist denn da passiert? Was? Was ist da passiert? Ja, das haben Sie doch mitbekommen, da das Neonazis da diese Türken abgeknallt haben. Ach so, das meinen Sie, den Fall. Ja, und die Waffen kamen aus der Schweiz. Mhm. Das ist ja so ein ziemlich großer Skandal, würde ich sagen. Ja, Waffen kann man aber, wer weiß, woher besorgen. Ich meine ja politische Skandale, wo vielleicht mal auch bei Politikern Durchsuchungen stattgefunden haben. Aha, okay. Wo Millionen verschwunden sind. Wie bei der CDU. Ja, diese Parteigelder, ne? Ja, CDU-Spendenaffäre. Spendenaffäre, ja. Ich denke, die Schweizer, die können viel besser ein Geheimnis bewahren. Mhm. Das kommt nicht an die Oberfläche hier. Ja, aber das Geld ging ja zum Teil auch in die Schweiz, nehme ich doch an, das von der CDU kam. Ah ja. Über verschiedene Banken, etwa 5 verschiedene Banken und von einer Bank zur anderen. Ja, es geht alles über die Schweiz. Ich meine, diese Diktatoren so in arabische Länder und so weiter, da, die von neulich da gefallen sind, die wären nicht möglich ohne die Schweiz. Den Zweiten Weltkrieg wäre nicht möglich ohne die Schweiz. Das deutsche Volk hat 2 Jahre länger gelitten wegen die Schweiz. Die haben den Zweiten Weltkrieg mit 2 Jahren verlängert und auch die Bombardierung von Dresden möglich gemacht und so weiter. Und ich habe auch einen Film, habe ich auf YouTube gesetzt, worin ich als Historiker die Antwort darauf gebe, warum eigentlich alle Nazis aus dem Süden kamen, München, Nürnberg. Und das hat mit den Schweizer Templer zu tun und den 30-jährigen Krieg. Das können Sie mal nachschauen, das ist einer von den Filmen. im Übrigen im 30-jährigen Krieg, das war ein richtiger Völkermord für Deutschland. Da sind etwa mehr als 12 Millionen Deutsche sind da ums Leben gekommen. Das war mehr als die Hälfte der Population. Und da haben über 100.000 Schweizer Söldner, die haben da gemordet und geplündert und vergewaltigt und alles in die Schweiz geschleppt. Also die haben Millionen von Deutschen, haben sie da abgeschlachtet, die Schweizer. Mhm. Und die waren berüchtigt, die Schweizer Söldner. Man erzählt, dass in der Schweiz die Richter vom Volk gewählt werden. Die Richter in den Gerichtssälen. Ja, es gibt, ich glaube nicht alle, es gibt Kreisrichter, ich glaube, die werden vom Volk gewählt. Mhm. Und die andere glaube ich nicht. Aber ich habe zum Beispiel, ein Richter hat mich in 2002 verurteilt. Und dieser Richter, der hieß Vicari. Ja, das schreibt sich V-I-C-A-R-I. Und dann habe ich darüber nachgedacht. Das ist ja kein Schweizer Name. Es klingt wohl ein bisschen italienisch, aber ist es auch nicht. Also die Name Vicari, das kommt von den Vicari Foranei. Das waren die Untersuchungsrichter im Mittelalter. Und die haben das Befehl gegeben, da diese Frauen als Hexen zu foltern und zu verbrennen und so weiter. Und dieser Typ, etwa 500 Jahre später, ist noch immer da und macht noch immer das gleiche Handwerk. Ich meine, die Täter, die überleben ja gut, oder? Und mhm. Ja, das war einer von diesen Richtern. Und seine Vorfahren waren ganz, ganz sicher diese Vicari Foranei. Ist das Gespräch für Sie kostenlos? Nee, ist es nicht, ne. Aber günstig? Günstig ist, aber ja, das Zeitpunkt so 10:30 sind wir, das ist natürlich etwas günstiger. Ich kann es dann auch nicht mehr so lang machen, aber ich bin auch müde eigentlich jetzt. Ja. Auch weil meine Gesundheit nicht so gut ist wegen dem Folter, aber... Was haben Sie denn für gesundheitliche Beschwerden, kurz gesagt? Ich bin schnell müde, ich kann mich schlecht konzentrieren, meine Haare sind grau geworden, meine Verdauung geht nicht mehr. Ja, also die haben mich ziemlich fertig gemacht. Ja, Sie können das dann nachlesen, da diese Datei, die ich Ihnen geschickt habe. Mhm. Ja. Und so werden viele Menschen hier gefoltert. Und ich denke, es passiert auch weltweit. Ne? Ja gut, dann sprechen wir einmal weiter. Ja. Ich melde mich wieder bei Ihnen. Ja, es hat mich gefreut, ja, bis dahin dann, ja? Mal mit Menschen zu reden, die auch sich für das Gleiche so einsetzen und... Ich werde Ihnen per E-Mail etwas zusenden. Okay. Da können Sie gucken, was ich bisher gemacht habe. Auf Wiederhören. Ja, okay, danke. Auf Wiederhören.